Also Planung war an sich, dass ich sehr kurz, ihr wisst, dass ich der Meister der Kürze bin, sehr kurz sagt, warum überhaupt so etwas wichtig ist im Augenblick, weil nämlich derzeit verschiedene Augenlöscher am Berg sind, um uns nicht nur mitzuteilen, dass mit Brückner-Nitz ist, den kennen Sie wahrscheinlich gar nicht, sondern auch mit Gestand von Brückner-Nitz ist, mit der Meinhof und dass es nichts ist mit dem Dutschke, sodass also wahrscheinlich eine Tendenz entsteht, dass die ganze Linie von der jetzigen quasi Grün-Linken, die gesagt hat, ja, mit 68 hat eine neue Welt angefangen. Also voll neue, wie ist das? Das eine von den großen Halleluja-Schwestern, die das einmal im Jahr sagt, dass die abgelöst wird von einer anderen Richtung, die sagt, das 68 war auch schon nichts. Warum sie es jetzt gerade machen, kann ich euch auch nicht verraten oder weiß es nicht. Dass es aber auf riesigen Anklang fällt, seht ihr daran, dass zu dem Dutschke-Vernichtungsbüchlein, auf das ich gleich zu sprechen komme, nicht weniger als 9 Artikel in der Taz erschienen sind. Von großen Denkern wie dem Busche oder von genialen und begnadeten Wiesern wie dem Leggevi, die anderen 7 waren mir zu mühsam herauszuholen. Aber dass es sozusagen von Taz, also von den üblichen linksgrünen Kreisen, begeistert aufgegriffen wird, um sich gegenseitig zu verraten, es war nichts. Gut, der Anfang ist gemacht schon mit der Wiederherausgabe von diesem Büchlein, was der Brückner ausgegeben hat zum Meinhof. Wenn man da nämlich das Vorwort liest, ist von niemand anderem das Vorwort als von dem Preuß. Kennt ihr noch jemand? Der war Verteidiger von der Ulrike Meinhof, hat selber zum Beispiel die Anzeige gegen Großer wegen Isolationshaft geschrieben, war also damals wie ein anderer großer Vorkämpfer von uns namens Schiele sehr engagiert dabei. Und der hat es jetzt für nötig gefunden, im Vorwort erstmal eine Art Exorzismus, also Teufelsausreibung, zu betreiben. Und da schreibt er, damit wir ja nicht denken, die Wüstenzeiten von damals seien jetzt noch. Wenn es heute nicht mehr möglich ist, dass Kinder in Kindergärten oder Schulen körperlich gezüchtigt werden, dass Professoren in ihren Vorlesungen sexistische Witzchen reißen, dass Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung gesellschaftlich geächtet und strafrechtlich verfolgt werden, dass jemand vom Arbeitsplatz weg verhaftet wird, weil er oder sie ein von irgendwelchen Behörden als verfassungsfeindlich eingeschätztes Flugblatt geschrieben oder verteilt hat, dass die Polizei ihre Daten über Personen an Verfassungsschutzbehörden weitergibt und umgekehrt, dass Parteien dissentierende Mitglieder ausschließen, dass das Ideal der Gesellschaft in einer permanenten Steigerung der materiellen Produktion zu sehen ist. Wohlgemerkt Vordersatz, dass beides jetzt nicht mehr möglich ist. Wenn dies und vieles andere heute nicht mehr möglich ist. Oder wenn es im Einzelfall doch geschieht, dann nicht mehr als ein öffentlicher Skandal wird, dann bezeichnet dies eine politisch-kulturelle Selbstveränderung der politischen Ordnung, die wir getrost als Fortschritt im Sinn einer Verbesserung unserer Lebensverhältnisse und als das Ergebnis eines kollektiven Lernprozesses ansehen dürfen. Das ist 2001 geschrieben. Wem fällt bei der Schreibung der Gegenwart irgendwas auf? Das stimmt schon, dass der Verfassungsschutz heute nicht mehr der Arbeitgeber was weitergeben muss, weil man in der Regel schon bei der Einstellung beteiligt ist. Zum Beispiel bei den neuen Arbeitsagenturen kam kürzlich raus, dass sie allesamt besonders erstmal verfassungsschutzrechtlich durchleuchtet wurden. Und wenn das so ist, brauche ich natürlich weiter keinen Besuch beim Arbeitgeber. Oder die Behauptung, es wird niemand mehr aus seiner Partei ausgeschlossen. Gerade wie ich das gelesen habe, kam im selben Augenblick im Fernsehen, dass sie da ihre Wastleute aus der SPD ausgeschlossen haben. Und so weiter. Also es ist ein Halleluja-Schrei, der ist jetzt auch von der Vollmer-Richtung. Und er hält es für nötig, das hier reinzubringen, um uns zu sagen, glaub ja nichts, es ist historisch interessant. Und dann lobt er sich nochmal, Seite 21. Es ist daher ganz berechtigt zu sagen, dass die Bundesrepublik als eine liberale, offene, pluralistische und auch reflexive Demokratie zwar bereits formal 1949 gegründet wurde, aber 1968 und danach als Ergebnis eines keineswegs linearen, sondern chaotischen, widerspruchsvollen Irrtumsreichen und in einzelnen Fällen auch tödlichen Lernprozesses neu gegründet wurde. Also Meinhof und Co. sind alle gestorben, damit wir endlich uns freuen. Gott sei Dank haben wir so weit gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und der Witz ist, gerade er als Jurist und immer noch Rechtsanwalt, soll sich erinnern, dass kein einziges der Gesetze, die damals Erlasse wurde, 68 zurückgenommen wurde.